Herr Zander, wir haben gestern gehört von den ersten Gehversuchen Theresias in das Klosterleben hinein. Wir haben gehört von den Geißelungen, von körperlichen Zusammenbrüchen, von einer geistigen Leere. War dieser Weg doch nicht der richtige für Theresia? Vor allem in einem Kloster, das sich nach außen ja wohl gab wie ein Taubenschlag. Ja, sie hockt im Sprechzimmer herum und empfängt die Cavalieros, die ihr schon zuvor... Es gab ja keine Klausur in diesem Kloster. Ja, aber es gab noch das Sprechzimmer und das Sprechzimmer war sehr groß und es war einer der beliebtesten Aufenthaltsorte für die Cavalieros von Avila. Da empfing sie einen nach dem anderen, schwärmte selber in der ganzen Stadt herum, hatte dann wieder monatelang schwere Depressionen. Das dauert bis zum Alter von 39 Jahren, ein gebrochenes und zerbrochenes Leben. Und dann mit 39 fängt sie sich. Das wird immer als ein mystisches Erlebnis dargestellt, dass sie vor einem Bild des leidenden Jesus so erschüttert wurde, dass sie nun also die nötige Kraft hatte, um eine große Heilige und eine starke Frau zu werden. Aber ich habe es persönlich, würde das gerne eine Nummer kleiner interpretieren. Man sieht das relativ häufig, auch bei uns, dass stark begabte oder sehr leidenschaftlich begabte junge Leute, die in der Jugend von der Bahn weggeraten oder krank werden, jedenfalls nicht zu sich selbst finden, keine berufliche Laufbahn finden, dass die dann unter Umständen in der Lebensmitte wieder zu sich finden, weil dann die Vernunft, die Erfahrung, auch die Leidenschaften, alles ist etwas anders gewichtet. Ich würde da nicht unbedingt sofort die göttliche Gnade bemühen, obwohl man das tat, und es gibt da einen großartigen Vergleich. Martin Luther hat einen ähnlichen Lebensweg gehabt. Young man. Oder Augustinus. Ja, da war es wohl nicht ganz so dramatisch. Ja, der hat sich selber sehr, sehr leidenschaftlich dargestellt. Ich weiß nicht, ob es so war, aber Martin Luther... Young man Luther war doch auch einer, der seinen Weg nicht fand und der von allen denkbaren Ängsten geplagt war und der dann in der Lebensmitte, nun aus dem Erlebnis der Gnade, so wird es dargestellt, zu sich fand und eine große Persönlichkeit wurde. Und so auch bei Theresia, also man hat sie dann La Grande Mujer genannt, die große Frau, Spaniens tatkräftigste Frau, das ein krankes, hysterisches Fräulein war, das wird gerne übersehen, aber ich meine, es sollte manchen Mut machen. Wenn man in der Jugend nicht zurechtkommt, heißt das nicht, dass aus dem Leben nichts wird. Wenn ich einen kleinen Sprung machen darf, zurück in das Elternhaus. Ihr Urgroßvater war ja konvertiert, also kam aus dem Judentum, wurde Christ, hatte sich einen Adelsbrief beschafft. Und dieser Vater, Sanchez, wir könnten das vielleicht mit Meyer übersetzen, dieser Sanchez gibt diesen Adelsbrief weiter an seinen Sohn, den Vater der Theresia. Und der hat ein Problem, denn er muss sich dagegen verteidigen, dass man ihm diesen Adelsbrief streitig macht. Man sagt, nein, du bist kein Christ, du bist August nicht dazu, nicht zu diesem niederen Landadel. Du bist irgendwo doch noch dieser verkappte Jude, der eigentlich nur um das Überlebenswillen diesen Schritt gemacht hat. Wie jüdisch ist die Familie von Theresia? Herr Krieger, Sie sind ein Deutscher und legen deshalb ganz großen Wert auf christlich-jüdische Zusammenhänge. Ich bin Schweizer und mach das nicht ganz so gern. Ihr Großvater ist Katholik geworden 30 Jahre vor ihrer Geburt. Das war nicht mehr gegenwärtig, als sie jung war. Ich habe nirgendwo in ihren Briefen oder in dem, was sie schreibt, so etwas wie Scham oder umgekehrt Stolz gefunden über ihre jüdische Herkunft. Es war auch, wenn wir nun wirklich in den Kategorien der deutschen Vergangenheit sprechen wollen, sie war Viertelsjüdin, ja. Aber so sehr das in ihrem Charakter gegenwärtig war, in ihrer frechen Art zu reden, auch in ihrer geschäftlichen Tüchtigkeit, da war sie wirklich wie ihr Großvater. Also, dass sie ein jüdisches Problem gehabt hätte, das behaupte ich, ist deutsche Spätinterpretation. Aber Ihre Mutter war eine... Die kam aus dem hohen kastilischen Adel und darauf war sie nun wohl sehr stolz. Und die natürlich auch in ihrer Erziehung vermittelte Lesen und Schreiben, was ja für eine Frau auch damals nicht unbedingt gang und gäbe war. Lesen und Schreiben, ja, aber wie gesagt, kein Latein, keine wirkliche religiöse Bildung, all das hat sie sich nachher selber aneignen müssen. Sie hat einmal geschrieben, wenn ich daran denke, dass ich als Frau geboren bin, fühle ich mich wie gelähmt. Und sie hat dann verschiedene Sachen auch fast prophetisch gesprochen, dass eine Zeit kommen wird, in der man in der katholischen Kirche die Frauen anders behandeln wird. Das finden Sie in ihrer Autobiografie, Sie finden es auch in der Seelenburg. Sie sagt es an verschiedenen Stellen. Aber diesen Weg zur Selbstständigkeit, den ist sie ganz allein und in einer ungeheuren Anstrengung gegangen, nachdem es ihr in der Jugend alles misslungen ist. Im reifen Alter hat sie dann die Kraft gefunden, diesen Weg zu gehen und hat einen Orden gegründet, einen reformierten Zweig des Karmelitenordens, ohne jede Zustimmung, ohne jede Erlaubnis der Ordensobern. Sie hat sogar einen männlichen Zweig ihres Ordens selbst gegründet. Sie hat Juan de la Cruz, der bedeutendsten Persönlichkeit in diesem männlichen Zweig ihres Ordens, hat sie selber das Ordenskleid übergestülpt. Stellen Sie sich die Symbolik vor, im Spanien des 16. Jahrhunderts, eine Nonne kleidet einen Mönch ein. Wann kam denn diese entscheidende Wende, dass sie sagte, dieses Leben in diesem Damenstift, das muss jetzt aufhören? Wie kommt sie dazu, sozusagen zu reformieren? Noch eine Frau, die Reformen macht, was ja sowieso schon suspekt war, wenn man im Christentum Reformen machte, zur damaligen Zeit, gleich wieder inquisitionsverdächtig. Und dann noch gegen Widerstände ja eine Vielzahl von Reformklöstern gründet und, wie Sie ja auch gesagt haben, zwei männliche Klöster aus ihrer eigenen Initiative entstanden sind. Was war der Impetus für diesen Schritt, Reformen zu machen? Ich glaube, dass es nicht sehr verschieden war von dem inneren Anstoß, den Martin Luther erlebt hat. Die Klöster, die sie gegründet hat, die sind in einer Weise gestaltet, man braucht da nur reinzuschauen. Der Boden ist aus Ziegeln dunkelrot, die Wände sind weiß, dann sind ein paar dunkelbraune Möbel, der blaue Himmel durch die Fenster und sonst überhaupt nichts. Eine Rückkehr des Christentums in die allergrößte Einfachheit. Diese Klöster. Was dann Wüstenmönchtum? Die Wüstenväter hatte sie ständig im Kopf. Aber was sind denn evangelische Kirchen anderes als ein Stück künstlicher Wüste mitten in der Stadt? Und das waren ihre Klöster auch. Ich glaube, es war Reinhold Schneider, der gesagt hat, wenn man die Dogmatik anschaut und das Bekenntnis, dann war natürlich Theresia von Avila unendlich weit von Martin Luther entfernt. Sie spricht von den Protestanten als dem Schrecklichsten, was es auf Erden gibt. Aber in der religiösen Psychologie waren die großen Heiligen Spaniens ganz ähnlich wie die deutschen Reformatoren. Sie haben gerade einen Namen erwähnt, Johann vom Kreuz, also der berühmte Karmelit, Johannes vom Kreuz. Mit ihm verband sie ja eine sehr tiefe, enge Freundschaft, aber die Altersdiskrepanz zwischen diesen beiden Personen war ja riesig. Er war 27 Jahre jünger als sie, war klein gewachsen, kleiner als 1,50 Meter, wenn man es umrechnet, hatte große schwarze Augen und eine leidenschaftliche Seele, war also sehr schwächlich. Er stammte aus ärmsten Verhältnissen, wollte Schreiner werden, konnte das nicht, weil ihm die Kraft fehlte. Also dieses winzige Männchen mit der großen leidenschaftlichen Seele und dem enormen Verstand, eine ganz breite Stirn, ja, das war der Mann, der ihr gefiel. Die Seelenverwandtschaft. Den hat sie jetzt, ja, wie sagt Goethe, Wahlverwandtschaft, ja? Ja. Der passte zu ihr. Sie sagt einmal, es ist unmöglich, mit Juan de la Cruz über Gott zu reden, ohne dass er sofort in Ekstase fällt und ich mit ihm zugleich. Ich darf darauf hinweisen, dass in manchen Darstellungen Wert darauf gelegt wird, dass da ein Gitter zwischen den beiden waren, als sie beide in Ekstase fielen. Aber sie mochten einander ganz ungeheuer.